Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute, schon wieder tiefe Nacht und schon wieder wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid und wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt euch hier melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der Erste, der heute dran ist, der heißt Klaus und ist 56. Morgen, Klaus. Ja, schönen Morgen, Domian. Ja, Klaus. Ja. Um was geht's? Ich habe ein kleines Problem. Bin seit 40 Jahren Raucher und voriges Jahr im Oktober habe ich die Diagnose bekommen, dass ich ein Lungenemphysem habe. Erklärst du nochmal genau, was das bedeutet? Ja, das bedeutet, dass irgendwelche Lungenbläschen nicht mehr funktionieren, beziehungsweise sie lösen sich auf. Das sieht man auch anhand der Röntgenplatten. Ja. Es ist also unheilbar. Man kann nur sofort aufhören zu rauchen, ja. Denn bleibt diese Krankheit stehen. Aber es ist nicht reparabel. Also bei Lungenkrebs kann man ja bestrahlen und so weiter, aber das ist leider nicht reparabel. Soweit ich weiß, ist das eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die auch zum Tode führen kann. Ja, die führt letztendlich zum Tod, ja. Ist klar. Ja. Und ich habe jetzt von 40 Zigaretten auf 20 reduziert. Ja. Hatte schon mal ein paar Tage aufgehört zu rauchen und dann hatte ich meine Freundin verloren. Ja, und dadurch raucht man natürlich ein bisschen mehr. Du hast diese Diagnose im Oktober gesagt bekommen. Ja. Und dann bist du nur von 40 auf 20 runtergegangen. Ja, und dann bin ich fast auf null runtergegangen, hab's jetzt auch 3-4 Tage durchgehalten. Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch psychologisch irgendwo bedingt, wenn man irgendwelche Probleme hat, braucht man automatisch mehr. Und ich bin freiberuflich, ich bin also Nachtmensch. Ja. Und wenn man so lange am Computer sitzt, dann einer an, einer aus, einer, so. Wie man das so macht. Und wie ist es heute, zur Zeit, wie viel rauchst du? Naja, ich versuche das immer weiter zu reduzieren. Und ich weiß ja im Prinzip, dass das mehr oder weniger zum Tod führt. Ja. Wie viel rauchst du? Jetzt bin ich so auf 15 runtergekommen. Mhm. Und es wäre vielleicht interessant, ich werde ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, der sowas hat. Mhm. Vielleicht gibt es da welche Leinsgenossen, die sowas auch haben. Ja. Da kann man auch meine Telefonnummer gerne weitergeben. Gerne. Aber Klaus, die Ärzte haben dir gesagt, sie müssen sofort mit dem Rauchen aufhören. Sofort, ja. Nur dann haben sie eine Chance zu überleben. Haben die das so formuliert? Ich habe mir doch gedacht, die Leitung war so schlecht. Das ist ja dumm. Wir versuchen, ihn gleich nochmal neu anzuwählen. Den Klaus. So. Dann machen wir weiter mit der Uschi. Und die ist 64. Guten Morgen, Uschi. Hi, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Uschi, um was geht's? Oh, ich hätte gestern schon mal angerufen. Ich bin ganz nervös und aufgeregt. Ja. Ich bin verliebt. Vielleicht liebe ich auch meinen Arzt. Wir haben uns zum ersten Mal 76 gesehen. Und das ist ja lange her. Ja, er hatte Vertretung für meinen Arzt. Ja. So, und da hatte ich eine Sehnenentscheidung und eine Thrombose an der linken Wade. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und er kniete vor mir nieder und streichelte ganz sanft. Und da warst du weg, hin und weg. Zeigefinger, ja, mit dem Zeigefinger über meine linke Wade. Er richtete sich auf, ein Kopf größer wie ich, hochroten Kopf. Und sagt er, ja, das ist das und das, sag ich Dankeschön. Und dann habe ich fluchtartig die Praxis verlassen. Nun gut, das ist fast 30 Jahre her. Ja, gut. Und ich bin nie mehr zu ihm hingegangen. Aber das war damals ja dann schon ein hocherotischer Vorgang. Für dich. Ja, wahrscheinlich für ihn auch. Für ihn auch, ach so. Ja. So, und dann hast du ihn nie wieder gesehen. Nein, weil ich mich geschämt habe. Ja. So, ich habe so viel, ich bin den ganzen Welt rumgereist, ich habe so viele Männer kennengelernt und dann passiert mir ausgerechnet sowas mit einem Polen, dessen Sprache ich nicht mächtig bin. Gut. Und dann 2006 ist meine Mutter sehr schwer erkrankt, mit 91 Jahren. Ich habe sie gepflegt bis zum Tode. Und ich habe dann hier in der Stadt rumtelefoniert, wer Hausbesuche machte. Jetzt sag bloß, er ist es. Ja, er war es. Das heißt, nochmal festgehalten, all die vielen Jahrzehnte hast du den nicht gesehen. Nein. Warst du zwischenzeitlich verheiratet? Nein. Nein. Eine freie Frau. Ja. Die das Leben genossen hat. Richtig. In vollen Zügen. Richtig. Mit vielen Männern. Ja. Ja, okay. In vielen Ländern. Und vielen Ländern, na, wunderbar. So, jetzt kam der zu euch nach Hause. Ja, ich hatte ihn angerufen und dann kam er sonst nach Hause und... Und dich traf der Schlag an der Tür. Ich wusste ja, wer das ist. Er konnte sich aber nicht mehr erinnern an mich. Ach so, du wusstest vom Namen her, also, der und der kommt und hast du gleich das geschaltet. Von 1976 bis 2006. Ja, ja, verstehe. So. Und dann kam er und dann hat er meine Mutter behandelt und sie ist sehr, sehr schwer herzkrank. Ja. Und er hatte alle Zeit der Welt. Wie sieht er denn heute aus? Immer noch attraktiv? Ja. Also... Er ist seit 6 Jahren Witwer. Ja. Keine Kinder. Klingt gut, ne? Ja. So, und meine Mutter hat beim zweiten Besuch hat sie gesagt, so, der kommt mir nicht mehr ins Haus, der hat nur noch Augen für dich, der rennt hier hinterher wie ein verliebter Gocke. Das hat die alte Dame direkt geblickt. Ja. Ja. So, und dann hatte ich ihm, weil er einen Tag nach mir Geburtstag hat. Wann war denn diese erste Zusammenkunft? Wie lange liegt die zurück jetzt? 2006. Ach, 2006, das war das. Ja, okay. Und dann habe ich ihn mal erst getestet, wie gut er ist. Zu meiner Mutter und so habe ich gedacht, ja gut, wenn er gut ist, dann kann ich mich ja dann auch von ihm behandeln lassen. Mhm. Und ich habe mich aber trotzdem nicht getraut. Mhm. Wenn ich dann Herz abhören und, ich habe ja auch meine Problemchen. Ja. Und mich bei ihm auszuziehen und ich habe mich einfach geniert. Ja. So. Nun sind ja viele Jahre vergangen, von 2006 bis jetzt. Ja, und er ist auch irgendwie mir gegenüber auch gehemmt. Er weiß auch nicht, wie er sich mir gegenüber verhalten soll. Das heißt, in all diesen Jahren ist nichts Entscheidendes passiert. Nein. Trefft ihr euch denn? Berührungen und wir zucken zusammen und werden rot. Also wie putzig. aber ihr trefft euch schon mal privat, das schon? Nein, auch das nicht. Nein. Mensch, ihr seid ja vorsichtiger als... Ich weiß nicht, wie. Ich bin vorgestern bei ihm gewesen, weil, ich muss zum anderen Arzt. Er hat mich dann auch zu einem anderen Arzt hier überwiesen ins Klinikum und eine Überweisung geschrieben, weil er diese Untersuchung nicht machen will. Also, Uschi, das... Ich würde mich auch nicht von ihm in dieser Hinsicht behandeln lassen. Okay, das kann ich ja nun nicht verstehen. Du bist eine erfahrene Frau, eine welterfahrene Frau, wie du gerade gesagt hast. Ja. Er offensichtlich ja nun wahrscheinlich auch. Wie alt ist er übrigens? Er wird 64. 64. Am 19. Nun. Ich werde am 18. 65. Naja, das passt doch genau. Dass ihr so schüchtern miteinander umgeht, als wärt ihr 13. Ja. 14. Ja. Warum macht denn mal einer, zum Beispiel du, nicht den ersten Schritt? Und schlag doch mal vor, dass ihr mal zusammen schick essen geht. Trau mich nicht. Ach, na komm. Uschi, du traust dich das nicht, das glaube ich nicht. Domian, meine Mutter ist 2009 verstorben. Dann ja. Bin ich nochmal zu ihm hingegangen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist das passiert? Und ich kann das nicht verstehen. Und sie wollte wiederkommen und bla bla bla. Und er guckte mich überhaupt nicht an, tief betroffen, den Blick nach unten gesenkt. Und ich stand an der Türe zum Rausgehen, hatte die Türe die Klinke mit der linken Hand. Mhm. Und dann kommt er wie ganz schnell hinter seinem Schreibtisch hervor und stellt sich hinter mich und umarmt von hinten seinen rechten Arm um meinen Hals und reißt mich rum. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt vergewaltigt er dich. Und schmeißt mich hier in das Sprechzimmer hier auf den Boden. Das hat er aber nicht getan, sondern er hat dich freundlich umarmt, oder was? Rumget- umgedreht mit diesem Arm und hat mich umarmt und feste gepresst an sich. Wollte ich trösten. Und dann habe ich geweint, ja. Aua, um meine Mutter. Ja, natürlich. Und er hat mir mit seinen Händen die Tränen abgetrocknet. Gott, wie romantisch. Ja, und dann habe ich gesagt, Dankeschön, das hat mir sehr, sehr gut getan. Hör mal, Uschi, jetzt wirst du 64. Ja. Nur vertrödel mal nicht deine Zeit. Und zieh das Ganze nicht noch länger hin. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Richtig. Überleg dir irgendwie irgendwas Nettes, dass du mit ihm in Kontakt kommst und dann schlägst du das ganz selbstbewusst vor. Ein schickes Essen ist doch ein guter Vorschlag, oder? Oder Theater oder ich weiß nicht, für was du dich interessierst oder eher. Er geht jeden Montag, geht er mit meinem Zahnarzt, den ich schon seit 50 Jahren kenne, geht er Tennis spielen. Ja gut, ihr sollt ja jetzt zu dritt nichts machen. Nein, aber er geht montags abends in die Tennishalle, Tennis spielen mit meinem Zahnarzt. Ja, gut, das führt uns jetzt nicht viel weiter. Du musst das machen. Du musst was unternehmen. Damit du vorankommst oder damit du weißt, der hat kein Interesse. Aber offensichtlich hat er schon etwas Interesse. Und der ist genauso scheu und schüchtern wie du. Und dann kommt man nie zueinander. Einmal muss man mal rangehen. Ja, ich habe nur vor seinem Beruf Achtung und Respekt und so. Das ist das hier nicht, weil ich seine Patientin bin. Ja, du bist ja nicht richtig seine Patientin. Du ja, musst, doch. Ja, aber. Nein, komm, da müssen wir gar nicht lange um heißen Brei reden. Ich meine, ich bin am Montag bei ihm gewesen und er fragte, ich bin umgezogen. Er sagte, wie ist die Wohnung? Schön, aber ich hatte gar keinen Sinn. Ja, sie ist schön und da hätte ich schon sagen können, okay, ich lade sie ein. Das hättest du wirklich. Gerne Kuchen. Siehst du, da hättest du eine leckere ja, Muttercremetorte machen können. Und dann, ja, ich bin so krank und ja. Ich muss dich jetzt nur noch mal ein bisschen anschieben und dann wirst du es auch machen. Uschi, du musst ran an den Speck. Also ich muss den Anfang machen. Du musst den Anfang machen. Da gibt's jetzt gar nichts zu diskutieren und möglichst bald. Und dann gucken wir weiter. Und wenn da was draus geworden ist, dann meldest du dich nochmal bei mir. Okay? Toi, toi, toi. Danke, du. Alles Gute. Mach weiter so. Auch meine Mama kannte dich. Das freut mich sehr. Uschi, alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, ciao. Und viel Glück, ne? Tschüss. Ciao. So. Jetzt haben wir den Klaus, glaube ich, schon gerade wieder da. Klaus, bist du's? Ja, ich bin. Ja, sehr gut. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich habe hier ein Handy und da ist manchmal die Funkverbindung ein bisschen schlecht. Es tut mir echt leid. So, wir reden weiter von gerade. Du hast in der Lunge du sagst es nochmal? Lungenemphysem. Genau, eine schwere Erkrankung, die zum Tode führt. Du warst ein starker Raucher, 40 Jahre lang, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ja. Und hast es aber nicht geschafft, jetzt gänzlich aufzuhören. Obwohl die Ärzte dir gesagt haben, das war meine letzte Frage gerade gewesen, haben die zu dir gesagt, wenn sie nicht, oder so ähnlich habe ich gefragt, wenn sie nicht aufhören zu rauchen, dann bedeutet das ihr Todesurteil? Ja, das ist wohl wahr. Wenn du aufhörst zu rauchen, hast du dann eine realistische Chance, doch? Dann ist die Chance realistisch. Und Hildegard Knef und die anderen, die hatten ja auch so eine Krankheit gehabt. Wie realistisch ist die Chance, dass du dann damit durchaus alt werden kannst? Sagen wir mal, die Chance wäre ziemlich groß. Eine solide Chance. Ja, in dem Moment, wenn man nicht mehr raucht, zerstört man auch die Lunge. So, und wenn man dann draußen spazieren geht, frische Luft einatmet und so weiter, müssen, dann ist das auch in Ordnung. Ja, müssen wir denn da überhaupt noch weiter diskutieren? Eigentlich nicht. Nee. Mensch, Klaus, das ist dein Leben. Ja, du bist erst 56 Jahre alt. Mhm. Wenn du. Naja, jetzt kommt noch der Verlust meiner Freundin zusammen und jetzt spielt natürlich auch alles einen Aspekt dazu und das ist alles ja nicht so einfach. Verstehe ich. Das hört sich zwar alles so einfach an, ja, aber ich weiß, klar. Wenn du 40 Jahre geraucht hast. So nee, ist mir völlig klar. Wenn man 40 Jahre geraucht hat, ist das absolut hart. Das ist hart. Das ist total hart. Und wenn man dann noch private Probleme hat, ist es noch härter. Aber zu sterben ist um ein Vielfaches härter. Das ist wohl wahr. Bloß ich sag mal so, 56 Jahre gut gelebt ist auch nicht schlecht. Willst du nicht noch ein paar Jährchen? Naja, sicherlich. Wer will das nicht? Und naja, vielleicht gibt's da irgendwelche Zuhörer, die so ein gleiches Problem haben. Da könnte man sich vielleicht mal austauschen. Also, das wäre ja nicht mal machen so wir gerne, Klaus. Aber jeder wird dir sagen, hören Sie auf mit dem Rauchen. Oder hör auf mit dem Rauchen. Jeder wird's dir sagen. Also, du wirst keinen treffen, hundertprozentig, der sagen wird, naja, okay, komm, mach weiter. Ja, sagen Sie mal, ein Alkoholiker, der soll aufhören zu trinken. Das wird unheimlich schwer sein. Also ja, ohne Alkohol kann man ja auskommen. Aber die Tatsache, dass es schwer ist, ist noch kein Grund, es nicht zu versuchen. Das ist wohl richtig. Aber das muss vom Kopf ausgehen. Da braucht man also keine Nikotinkaugummis oder Pflaster. Das ist alles idiotisch. Ja, also ich kenne Leute, die haben das wirklich geschafft, von 20 auf 0 zu kommen. Ja, also, ja klar. Ja, das ist da braucht man keine chemische Hilfe hier von der Apotheke oder irgendwas. Das muss einfach vom Kopf ausgehen. Ja, du musst es hart durchziehen für dich. Ich weiß nicht, diese Nikotinpflaster, ich habe da keine Ahnung von, ob die das vielleicht ein bisschen vereinfachen, davon wegzukommen, um vielleicht, ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Ja. Wie, das heißt, du lebst, ich wollte fragen, wie du lebst, deine Freundin hat dich verlassen? Ja, leider. Hast du Kinder? Ja, zwei Erwachsene. Verhältnis? Und die sind schon auch, wie bitte? Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Naja, sagen wir so, ich war leider nur der Erzeuger. Also, mein Sohn hat sich erst nach 30 Jahren wieder gemeldet, weil er studieren wollte oder studiert hat, wegen BAföG und so weiter. Und ist natürlich auch traurig. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren Single. Hast du dich denn nicht um die Kinder gekümmert? Sagen wir so, ich bin aus der ehemaligen DDR und das Erziehungsrecht hatte die Frau gehabt. Man hatte zwar das Umgangsrecht, aber dann ist man hingegangen und hat gesagt, da kann ich den Kleinen mal sehen. Dann ging es los, nein, der Kleine ist krank, der Kleine ist nicht da und so weiter und so fort. In der DDR war das ein bisschen kompliziert, ein Umgangsrecht auch pflegen zu dürfen, was ja heute ein bisschen einfacher ist. Ja, und wie gesagt, bin ich schon seit sehr langer Zeit Single und habe durch Zufall meine alte Schulfreundin Bärbe wieder getroffen oder kennengelernt. Mhm. Ja, man hat sich damals schon mal ein bisschen geliebt, man hat sich dann aus den Augen verloren. Mhm. Ja, und... Und wie lange warst du dann mit Bärbel zusammen? Naja, zusammen ist ein bisschen übertrieben, weil die Frau, die konnte sich nie entscheiden, was sie wollte. Also, ach so. Und so ein esoterisch und Selbstfindungsprozess und so weiter. Also man wusste nicht, an was man ist. Also es war nicht mal eine langjährige Beziehung, die jetzt kaputt gegangen ist, sondern eine Enttäuschung, dass eine neue Liebe nicht funktioniert hat. Ja. So kann man sagen. Ja. Man hat sich früher schon geliebt, man hat sich nie aus den Augen verloren oder nie aus den Herzen. Wir waren so wie Geschwister mehr oder weniger. Aber nun sind die Wege getrennt. Ja, bis man dann aus Versehen mal ins Bett gelandet ist und da wartet dann natürlich ein bisschen anders, das ganze Verhältnis. Ja. Und vielleicht liegt mir auch ein bisschen zu viel versprochen. Aber man muss ja immer wissen, an was man ist. Man muss ja auch planen irgendwie und nicht schü und hot und so weiter, weil es keine Punkte bringt. Und das hat mir natürlich auch den Groß gegeben, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich 3 Tage aufgehört zu rauchen, die ersten 3 Tage sind die schlimmsten. Okay, ich will dir mal sagen, ich verstehe das, dass du da einen Rückfall hattest. Wenn man ja, das schwamm drüber. Aber jetzt gucken wir nach vorne. Und jetzt musst du wieder, das ist Sisyphus Arbeit, jetzt musst du wieder von unten anfangen. Und du musst von unten anfangen. Bist du noch berufstätig? Ich bin freiberuflich tätig und arbeite auch ziemlich nachts, deswegen bin ich ja immer noch wach. Hast du ja vorhin gesagt, genau. Was machst du vom Beruf? Am Computer. Ich schreibe Zeitungsartikel, mache Stadtführungen hier in Berlin und arbeite in Auktionshäusern, also volles Programm. Ja. Und ich bin Nachtmensch. Also Klaus, es ist nicht so einfach, aber wie gesagt, das ist kein Grund, das nicht zu machen. Wenn sich bei uns Leute melden mit der gleichen Erkrankung und Erfahrung, stellen wir gerne in Kontakt her, selbstverständlich. Ja, also die Telefonnummer kann man rausheben, das ist überhaupt nicht das Problem. Ja, okay. Vielleicht kann man sich da untereinander austauschen, das wäre ja nicht so verkehrt. Absolut, aber ich appelliere jetzt nochmal wirklich an deinen eigenen Willen, dass du es jetzt wirklich für dich entscheidest. Es ist dein Leben, deine Gesundheit, du bist jetzt 56, du kannst noch viele tolle Jahre oder Jahrzehnte vor dir haben. Und du denke ich auch. Du hast jetzt und, noch nicht. Und wisst ihr, was Domian, was noch dazu kommt? Also ich bin ja 12, 13 Jahre Single und das macht alles keinen Spaß. Man ackert, man verdient gute Geld, ist alles schön, ich habe eine gute Wohnung. Und vielleicht, ich sag mal so, wenn ich einen Partner hätte, würde ich sagen, okay, weg mit den Zigaretten, dann lohnt sich das. Aber ja, ich sag's mal anders. Ich sag jetzt mal, weg mit den Zigaretten und wir hoffen, dass es dann bald mit dem Partner auch klappt. Weißt du, dreh es doch mal so rum. Nicht, ja, wenn ich jetzt einen Partner hätte, eine Partnerin hätte, dann ging das gut. Nee, nee. Du machst es jetzt, damit du noch, mein Gott, da kann doch noch viel passieren in deinem Leben. Da kannst du noch eine tolle Frau, kann dir über den Weg laufen. Ja, das ist alles klar. Hm? So. Naja, mein Versprechen steht, wenn sich jemand meldet, stellen wir den Kontakt her. Ja, und also du, wie gesagt, die Telefonnummer kann man rausnehmen. Ich kann sie auch durchheben, wenn es recht ist. Oder ja, das machen wir im Hintergrund schon. Du musst für dich entscheiden. Und ich wünsche dir eine harte und gute Entscheidung und die Kraft, es durchzuziehen. Alles klar. Schönen Gruß nach Berlin. Ja, danke Klaus, dir. Klaus, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja. Gut, tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen heißt: Ich hasse diesen Ort. Und ich frage euch, gibt es einen Ort, mit dem ihr etwas Schreckliches verbindet? Das kann ein Zimmer sein, ein Haus, eine Straße, eine Stadt oder vielleicht auch ein Platz in der Natur oder was auch immer, ein Ort, eine Örtlichkeit. Gibt es so etwas, wo vielleicht etwas Fürchterliches vorgefallen ist? Und wenn ihr nur an diesen Ort denkt, dann geht der ganze Film so im Hintergrund wieder ab, was passiert ist. Ich hasse diesen Ort. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch während der Sendung. Ich hasse diesen Ort, unser Thema morgen. Hier ist Michael. Michael ist 20. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Michael, hi. Ja, hi. Um was geht's? Ich hab ja letztes Mal schon versucht anzurufen und hab mit einem Kollegen von dir gesprochen und es geht um meine ziemlich hohe Verschuldung. Mhm. Wie hoch? Ich bin ja, wie gesagt, 20 und die Hälfte von meinem Alter, 9.000, sind meine Schulden. 9.000 Euro? 10. 10.000 Euro? Wie? Circa, wie mein Daumen. Wie ist das passiert, dass du jetzt schon so hohe Schulden hast? Ja, hat alles angefangen mit dem ersten Ratenkauf mit 18. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass es einfach ging, immer wieder. Dann meinte ich halt, die Rechnung nicht zu bezahlen. Mhm. Ja. Was war denn der erste Kauf? Was hast du denn da gekauft? Irgendwie eine Spielkonsole oder sowas. Ja. Raten. Ja. Wie es halt so anfängt, ja. Und das Ganze hat mich bedrückt mich ziemlich der letzte Zeit. Vor allem so in der letzten Zeit. Ich bin ja seit 7 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Und wir wollten das quasi alles zusammen schaffen. Allerdings war das hat so ein bisschen nach hinten losgegangen, zusammengezogen, dann fehlte das Geld irgendwo. Erzähl mir doch bitte noch mal ein bisschen ausführlicher, wie das entstanden ist. Also ein Ratenkauf, so fing es an. Ich bin in so einen Elektrofachmarkt gegangen und habe da mir was ausgesucht. Hm. Ja, und dachte, ich bin ja 18, da war ich noch in meiner Ausbildung. Ich habe Verkäufer gelernt. Hm. Und ja, erste Unterschrift auf dem Vertrag. Die ersten 5-6 Raten bezahlt und danach einfach nicht mehr. Es ging immer um Ratenkäufe. Meistens. Ja. Darunter sind noch bei Handyverträge. Und die Schulden hauptsächlich hast du dann bei, ja, im Einzelhandel irgendwo. Unter anderem, richtig. So wie Einzelhandel, dann ist bei der Bank habe ich auch einen Kredit aufgenommen, den ich dann so zu ein Drittel bezahlt habe und den Rest dann auch irgendwo sausen lassen habe. Ja. Was machst denn du heute? Bist du berufstätig? Echt, ist halt arbeitslos, leider. Ja. Und wohnst mit deiner Freundin zusammen? Richtig. Ja. Die weiß von den Schulden? Sie weiß von Anfang an von den Schulden. Ja. Das ist quasi so die erste, bei der ich es richtig ernst gemeint habe. Und, ja. Wie geht denn das? Kriegst du da ständig Mahnungen? Ja. Und so läuft das. Also ich ständig Post. Mittlerweile habe ich einfach Angst, die Post aufzumachen, weil ich weiß, dass ich die nächsten Tage danach einfach runter bin. Verstehe. Also, könnte mir aber auch vorstellen, dass das für eure Beziehung sehr belastend ist, sowas. Ja, und das ist ja der Punkt, der nächste Punkt, so wo sich das Ganze quasi reingesprochen hat, beziehungsweise reingearbeitet hat. Ja, ich wurde durch das Ganze ziemlich aggressiv gegen meine Freundin gegenüber und wurde da auch handgreiflich gegenüber. Also das heißt, hast du geschlagen? Ja. Wie viel Mal schon? 2-mal. Mhm. Mit der flachen Hand ins Gesicht. Bitte? 2-mal mit der flachen Hand ins Gesicht. Mhm. Ihr seid jetzt wie lange zusammen? 7 Monate. Ja. Wie hat sie denn auf diese Gewalt reagiert? Ja, also, ja, sie hat, ja, wie soll man denn reagieren? Erstmal hat sie gar nicht gesagt, quasi wo das erste Mal passiert ist, wo ich ihr halt eine geklatscht habe, wie man das schon sagt. Und dann war sie quasi am Heulen, am Weinen und ich habe quasi, ja, wie soll man sagen, den Macker aushängen lassen, habe einfach meine Sachen gepackt und bin raus. Ach so, du bist dann noch beleidigt gegangen. Ja. Ja. Wie blöd sich das anhört. Mhm. Hab's zwar nach einer kurzen Zeit angesehen, dass das ein Fehler war. Hast dich entschuldigt? Und ich habe mich entschuldigt, ja. Ich habe mich entschuldigt, es ging um Geld, was irgendwo fehlte und von was lebt ihr denn im Moment? Also wir leben zurzeit von Arbeitsamt. Und deine Freundin hat auch keine Arbeit? Sie auch nicht, die hat die auch verloren. Ja. Rufst du jetzt aus der Wohnung aus an? Von der Wohnung aus an? Mhm. Ist deine Freundin? Sie sitzt im Zimmer nebenan und hört zu. Würde sie denn gerne mit mir auch ein paar Worte sprechen? Weißt du das? Also ich glaube weniger, ich weiß es nicht. Na wenn, dann kann sie ja von dem anderen Zimmer jetzt zu dir kommen. Sie hat es jetzt gehört und dann könnten wir ja vielleicht mal ein bisschen reden. Dann können wir halt warten und gucken, ob sie kommt oder nicht. Also, 10.000 Euro Schulden, beide keine Arbeit. Richtig. Und dann ist das so auf die Psyche auch geschlagen, dass Aggression zwischen euch, also hauptsächlich von deiner Seite aus, aufgetreten ist. Das ist natürlich eine Sackgasse, in der du da drin steckst. Ja, ganz genau. Da muss was geschehen. Da muss mächtig was geschehen. Hast du denn schon mal einige Versuche unternommen, von den Schulden runterzukommen? Ja, also ich bin zu der städtlichen Schuldnerberatung gegangen. Ja. Ja, die wollten mir einen Termin geben in einem Jahr. Ja. Da dachte ich, okay, versuchst du auf der anderen Seite. Dann bin ich zum privaten Rechtsanwalt gegangen, der sich um solche Sachen auch kümmert. Und der berechnet das nach den Gläubigern. Ja. Und das wäre eine Summe von, weiß ich nicht, hört sich wenig an eigentlich im Gegensatz zu 10.000 Euro. Das waren, glaube ich, 400 Euro, was die dafür nehmen wollten. Ja, aber in dieser Zeit war ich auch arbeitslos. Und habe ich nicht verstanden, 400 Euro. Diese 400 Euro für was wollten die? Das ist ein privater Schuldnerberater gewesen. Ja, und der wollte macht das nicht staatlich. Und der wollte also Honorar 400 Euro haben? Ganz genau. Ach so. Um dir dann zu helfen. Das heißt, du musst 400 Euro zahlen, hast aber deine Schulden nach wie vor immer noch. Richtig, also ich habe das, ja, mehr oder weniger, ich habe das ja auch nicht zahlen können, weil die haben verstehe. Die fangen erst an zu arbeiten, wenn das Geld auf dem Konto ist. Die haben sich das zwar quasi alles angeguckt und sortiert, das war's. Nun gibt es ja viele Möglichkeiten, auch nebenher zu jobben, wenn man keinen Hauptjob hat, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Da kann man viele auch vielleicht unangenehme Arbeiten machen. Hast du dich denn da mal drum bemüht? Also ich schicke die Woche 30 Bewerbungen und telefoniere. Ja, okay, das ist wahrscheinlich für deine Haupttätigkeit. Aber du könntest Zeitung austragen, aber du könntest auch putzen. Unter anderem unter andere Sachen. Und bisher nichts gefunden? Ist sehr schlecht. Also ich habe mit sämtlichen Sachen in Krankenhäusern, Bettschieberei und so weiter versucht, wie... gekellnert habe ich auch eine Zeit lang, ist zwar schnell und leicht verdientes Geld, allerdings ist es nicht so einfach, vor allem nicht in einer kleinen Stadt. Ach, du wohnst in einer kleinen Stadt? Ja, was heißt eine kleine Stadt? Die Stadt ist schon recht groß, aber zum Beispiel Gastronomiebetriebe. Ich will nur darauf hinaus, ich glaube ja immer, ist ja so meine These, wenn man so richtig will, dann kann man so ein paar Minijobs irgendwie schon sich zusammen schaffen. Mhm. Gerade wenn man sehr jung ist und so dringend das Geld braucht. Das fängt beim Zeitungsaustragen an und hört auf in der Gastronomie oder dann packst du Kartons bei Aldi aus oder ich weiß nicht was, irgendwas. Ja, egal. Ja, Hauptsache Geld. Genau, Hauptsache Geld. Also, das gibt zwei große Probleme. Das heißt, du musst von den Schulden runter, du musst einen klugen Plan, mit dir muss man einen klugen Plan machen, dass du von den Schulden runterkommst. Das ist das eine. Und die andere Sache ist ist das Verhältnis zu deiner Freundin. Du läufst natürlich große Gefahr, wenn du jetzt weiter in dieser Schuldenfalle sitzt, dass du deine Freundin auch noch verlierst, durch deine Aggressivität. Richtig. Und deswegen rufe ich dich an. Ja. Das heißt, man muss an beiden Stricken ziehen, damit was passiert. Mhm. Also ein Jahr Wartezeit, Schuldnerberatung erscheint mir enorm viel. Also das finde ich wirklich unglaublich. Da ja, ich war bei der AWO. Bei der AWO war ich. Ja, okay. Kann ich jetzt nicht beurteilen, können dir auch nichts zu sagen. Wir werden uns mal im Hintergrund jetzt schlau machen, was wir dir auch noch an kostenloser Schuldnerberatung anbieten können, empfehlen können. Und vielleicht auch noch die eine oder andere Beratungsstelle, dass ihr so ein bisschen eure Beziehung auf die Reihe kriegt. Ja, da musste ich erstmal mit meiner Freundin drüber reden, ob sie sich überhaupt dazu natürlich bereit erklären natürlich will. Natürlich. Ich meine, der allererste Schritt ist von deiner Seite aus, dass du dir ein erstes und unantastes Gebot setzt. Nämlich, ja. Ich erhebe nie die Hand gegen meine Freundin. Richtig. Das ist ein unantastbares Gebot. Das musst du dir einhämmern. Weil damit machst du alles sowas kaputt. Sowas darf einfach nicht nochmal passieren. Nee, damit macht man alles kaputt. Wenn sowas einmal passiert ist oder zweimal, da muss man schon viel sich bemühen, um es wieder gut zu machen. So. Allerdings. Michael, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an. Das heißt, du wirst von Sabine, meiner Mitarbeiterin, angerufen. Und dann gucken wir mal nach konkreten Informationen für euch. Okay? Alles klar. Hau rein und toi toi toi wünsche ich und schöne Grüße an deine Freundin. Alles klar. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht es um 1.31 Uhr und 31 Sekunden mit der Margit und die ist 70. Guten Morgen, Margit. Guten Morgen, Domian. Hallo Margit, und was geht's bei dir? Schön, dass ich dich erreiche. Ja, schön, dass du da bist. Also, ich habe ein Problem, was nicht so einfach ist. Und zwar ist mein Sohn vor einem Jahr und 4 Monaten verstorben, nachdem er ein Jahr und 4 Monate im Wachkoma gelegen hat. Hat er einen Unfall gehabt? Nein, der hatte keinen Unfall. Der ist ganz normal draußen gewesen, ist nach Hause gekommen. Und da haben wir uns noch unterhalten in der Wohnung. Und auf einmal fängt der ganze Körper an zu vibrieren. Und da hat er immer, hat er immer gebrüllt dabei. Und dann, ich sag, leg dich doch hin, was ist denn los? Und da ist er auf sein Bett gekrochen. Und ich saß ja auf dem Bett. Und auf einmal macht er einen ganz lauten Brüller von sich, greift an sein Herz und fällt mir tot in den Schoß. Das wusste ich aber nicht, dass er tot ist. Ich habe gedacht, er ist ohnmächtig. Da habe ich ihn noch geschüttelt und den Namen gerufen. Keine Reaktion. Und da habe ich dann vor lauter Angst die 112 gerufen. Ja. Und die sind dann gekommen. Und haben ihn wiederbelebt. Ja, die haben mich aus dem Zimmer rausgeschickt. Da habe ich schon gedacht, na, da wird es wohl nicht gerade fein zugehen. Jedenfalls haben sie mit aller Macht zu sich geholt. Aber die Zeitspanne vom nicht Luft holen bis wieder atmen. Das war zu lang. War fürs Gehirn zu lange. Und er ist dann nie wieder aufgewacht. Der ist nie wieder aufgewacht. Über ein Jahr. Ein Jahr, 4 Monate. Ja, ich habe solche Menschen noch nie gesehen. Das ist zum Beispiel, man kann sich das nicht vorstellen, wie sich ein Mensch in dieser Situation verändert. Das war nicht mehr dein Sohn. Nee, überhaupt nicht. Der hat niemanden mehr erkannt, der hat nie mehr gesprochen. Die erste Zeit hat er schon, ich hatte mich schon gewundert, weil er aufhörte zu essen. Ich sage, Junge, hör nicht auf zu essen, denn die Vorgeschichte ist folgende gewesen, der hat... Aber lass mich kurz fragen, konnte er denn noch essen oder wurde er künstlich ernährt? Ja, der hätte essen gekonnt, aber der ist an Krebs erkrankt, und zwar Lymphdrüsenkrebs. Und da haben sie ihm rechts und links im Hals einen großen Schnitt gemacht. Moment, bisschen langsam. Er ist, nachdem er Wachkoma-Patient war, an Krebs erkrankt? Nee, vorher schon. Ach, vorher schon. Und da ist er nie mit fertig geworden. Ach so. Und die Operation, da war dann der Gaumen, alles aufgeschnitten, das Zäpfchen war weg und dann hat er immer zu mir gesagt, Mutter, ich brauche nicht mehr essen, ich schmecke nicht. Das heißt, als dieser Unfall passierte, dass er kurzfristig verstorben war und man ihn wiedergeholt hat, da war er schon und noch krebserkrankt. Ja, war er schon operiert. Da hat er auch schon die Bestrahlung hinter, die Bestrahlung hinter sich. Nur was er nicht gemacht hat, und da hat er auch gesagt, das werde ich nie machen, diese, sag doch mal, was machen die Krebspatienten? Chemotherapie? Chemotherapie. Ja. Davon sollte er nichts wissen. Überall. War nichts zu machen. Jetzt ist dein Sohn ein Jahr und vier Monate, sagst du ungefähr, verstorben. Vor einem Jahr und vier Monaten. Nee, verstorben ist er jetzt vor Weihnachten. Ach so. Ach so. Er hat ein Jahr und vier Monate im Wachkoma gelebt. Ah, da habe ich es gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Er ist Weihnachten verstorben. Ja. Was ist genau jetzt der Grund, dass du anrufst, Margit? Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich das mit verursacht? Oder ich habe immer die Schuld den Leuten gegeben, die da vom Gesundheitswesen, wie heißen sie? Die Sanitäter? Die Sanitäter, denen gebe ich die Schuld. Die haben doch gesehen, dass er schon tot war. Ja, aber das können die mir nicht erklären und nicht. Das können die mir nicht einreden, dass die das nicht gesehen haben. Das werden die gesehen haben, aber die haben natürlich dann die Pflicht und auch von ihrem ärztlichen Ethos her, die Leute dann versuchen zurückzuholen. Ja, aber ob das immer das Richtige ist, ist die Frage. Nee, das war bestimmt nicht richtig. Also du hättest... Also ich hab meinen Sohn noch nie so gesehen. Der war immer sportlich und war bei der Armee ganz vorne mit dran. Und deswegen ist er auch mit seinem Krebs nicht fertig geworden. Du meinst, dass es besser gewesen wäre, wenn man ihn nicht wiederbelebt hätte? Ich hätte es erkennen müssen, vielleicht als Mutter, dass er schon tot war. Ja. Und die Ärzte haben mir auch nie gesagt, was sie gemacht haben. Ja, die werden ihn mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, wiederbelebt haben. Ja, der 4 Wochen auf Intensiv gelegen. Du machst dir in einer gewissen Weise Vorwürfe, dass du den Arzt gerufen hast. Ja, ja. Aber das kann ich natürlich im Nachhinein verstehen, wenn du das jetzt so siehst. Ja. Andererseits macht das ja jeder, dass er in so einer Notsituation sofort... Ja klar, ich hatte ja auch so eine furchtbare Angst. Ich wusste es doch nicht, dass er tot ist. Und da habe ich eben die Sanitäter gerufen. Und habe gedacht, naja, die müssen es ja wissen. Und dann haben sie... Ich musste aus dem Zimmer raus... Und dann haben die den wiedergeholt und haben uns in die Decke gewickelt, haben ihn mitgenommen und dann war er 4 Wochen auf Intensiv und alles im Koma. Der hat nie wieder einen Mucks von sich gesehen. An was ist er denn dann im Dezember gestorben? Bitte? An was ist er im Dezember gestorben? Na, pass mal auf, ich habe den Junge noch besucht. Aber unbewusst, den Tag zuvor, ich wusste es ja nicht. Und da habe ich ihn noch besucht und habe ihm schöne Weihnachten gewünscht und so. Und Nachmittag war ich bei ihm und gegen Abend ruft mich sein Betreuer an. Der hat ja dann einen Betreuer bekommen vom Gericht. Wo hat er eigentlich gelegen? In einem Krankenhaus oder im Pflegeheim? Der hat erst im Krankenhaus gelegen und dann im Pflegeheim. Und da hat er einen Betreuer gehabt und der hat mich angerufen und hat gesagt, hat er wirklich gesagt, dass er so nicht leben möchte? Ich sag, das kann ich beschwören. Er hat immer gesagt, Mutti, wenn ich mal irgendwas habe, irgendeinen Unfall oder was, wo ich nicht mehr im Kopf klar bin, irgendwas müsst ihr machen, ich will so nicht leben. Und das habe ich dem gesagt. Und nächsten Tag ruft die mich an und sagt, der Junge ist verstorben. Was würdest du da sagen? Das weiß ich nicht, das kann man nicht beurteilen. Kann man nicht beurteilen? Nein, das kann man nicht beurteilen. Nee. Wahrscheinlich war es für deinen Sohn eine Gnade, dass er dann verstorben ist. Ja, habe ich ja gesagt. Ich habe ihn dann zuletzt da liegen sehen, wollte rausgehen und habe noch zur Schwester gesagt, das ist nicht mein Sohn und das wünsche ich keinem Menschen. Also ich glaube, dass du dir in keinster Weise irgendwelche Schuldgedanken machen musst, nee, Margit. Nee. Wirklich nicht. Jetzt ist dein Sohn gestorben, nur ist das noch gar nicht so lange her. Er war zwar selbst schon fast gestorben, ist es jetzt ein großes Gefühl der Einsamkeit und des Alleineseins für dich? Ja, ich habe den anderen Sohn auch schon verloren vor 6 Jahren. Ach so. Und dann, der andere Sohn, das ist der Jüngere gewesen. Der ist abends mit seinen Kumpels ist der zum Vergnügen gegangen, also zu einer Fete. Und diese Fete, die hat auf einer Insel stattgefunden. Und umgeben von Wasser. Und mein Junge ist ertrunken in dem See. Mein Gott. Ja. Mein Gott. Und du lebst mit deinem Mann nicht zusammen oder dein Mann ist auch schon verstorben? Nee, ich bin geschieden. Du bist geschieden. Hm. Ja. Hast du denn sonst vielleicht doch noch irgendwie Freunde oder Verwandte oder Nachbarn mit denen? Das ist eben auch so ein Ding, weil ich damals mit meinem Ex-Mann hierher in die Stadt hier gezogen bin, obwohl ich in Chemnitz geboren bin. Hm. Dort bin ich aufgewachsen und bin dann mit ihm hier nach Neuruppin gezogen. Ah ja. Und da habe ich, und jetzt sitze ich hier fest. Und? Damals hatte ich meine Familie, da hatten wir das nicht. Verstehe. Hatten wir das, aber jetzt. Und da haben sich jetzt im Laufe der Zeit auch keine Kontakte ergeben? Naja, ich habe Kontakte, ich bin ja selber so krank. Ich habe ja selber jeden zweiten Tag Dialyse. Ach je. Hast du ganz schön was zu... Hör auf, meine Schwester, die sagt immer, ich verstehe nicht, wie du überhaupt noch lachen kannst. Hm. Ich sage, wenn ich das nicht könnte... Dann ging gar nichts. Da wäre schon gar nichts mehr. Aber ich möchte dir ganz von außen als neutrale Person nochmal sagen, dass du dir da keiner Weise irgendwie Schuldgefühle machen musst. Nein. Wenn der Junge jetzt wirklich so schwer erkrankt war und es keine Chance auf Rettung gab, dann ist es eine Gnade, dass er sterben konnte. Ja, sage ich mir auch. Auf jeden Fall. Das war eine Gnade, denn der hat ja von früh bis abends nur an die Decke gestanden. Furchtbar. Die Augen, das Gehirn hat nichts mehr kontrolliert, der Mund stand weit offen, die Augen kullerten drin rum, also es war furchtbar. Liebe Margit, du bist sehr einsam und traurig, das höre ich schon, das hast du ja auch gerade gesagt. Deshalb möchte ich, dass wir dich jetzt gleich nochmal in Ruhe vom Hintergrund aus anrufen, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit für dich. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und danke. Dass du vielleicht doch ein bisschen irgendwie noch Kontakt findest oder dass es nicht allzu einsam ist. Alles Gute von Herzen. Ja, danke dir. Wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Margit und wir machen weiter mit Ali. Und Ali ist 28. Hallo Ali. Hallo Domian. Hallo Ali. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich sitze derzeit in der Justizvollzugsanstalt. Mhm. Und wegen Fahren ohne Führerschein. Man hat mich seit letztem Jahr eingebuchtet, beziehungsweise ich hatte mich gestellt. Aber da muss es doch schon heftig zugegangen sein, wenn man deshalb in den Knast kommt. Wie bitte? Da muss es doch schon heftig gewesen sein, wenn man deshalb in den Knast kommt. Ja, definitiv, weil gerade ich mich auch mit der Familie eben selbstständig gemacht hatte zuletzt. Nein, ich meine, hast du einen Unfall gebaut? Nee, gar nicht. Nein, ich hatte nur keinen Führerschein. Und deshalb kommt man sofort in den Knast? Ja, nicht sofort, aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, sondern bin jetzt schon dreimal insgesamt drin. Immer wegen Fahren ohne Führerschein? Ja, korrekt. Die haben mir mal meinen Führerschein abgenommen. Und seitdem konnte ich das eben nicht nachholen oder einen Führerschein machen. Ich hatte erstmal eine Sperrfrist bekommen vom Gericht. Hm. Im Anschluss eben keine Gelegenheiten mehr gehabt, finanziell unter anderem. Und wegen Wiederknast. Und dann hat die Straßenverkehrsbehörde immer wieder gesagt, nee, mit den Vorstrafen kriegst du keins mehr. Ja, letzten Endes bin ich dann einfach immer wieder gefahren, ne, weil ich auch zur Arbeit musste oder Lieferanten, Kunden beliefern musste. Aber das ist doch Wahnsinn, wenn man sowas macht. Nun hast du das Resultat und sitzt im Knast. Ja, definitiv. Wie lange wirst du sitzen müssen? Jetzt offiziell noch bis 2012. Bis 2012? Korrekt, genau. Also Mitte 2012. Und die Vorstrafen sind alle... ausschließlich Fahren ohne Führerschein oder gibt es noch andere Vorstrafen? Ja, ich habe früher mal Jugendsünden gehabt, Eigentumsdelikte, 2-3 Stück, aber jetzt halt nichts Weltbewegendes. Ich habe immer auch versucht, mich wieder gut zu stellen mit den Geschädigten. Mhm. Aber halt seit den letzten 8 Jahren, beziehungsweise 9 Jahre, eigentlich nur noch wegen, oder hauptsächlich, einzig und allein wegen Fahren ohne Führerschein. Was denkst du denn jetzt, wo du drin sitzt, was denkst du darüber? Ich denke gerade, ehrlich gesagt, dass ich hoffentlich nicht erwischt werde, gerade beim Telefonieren. Verstehe, das meinte ich jetzt gerade nicht. Was denkst du so über die, weswegen du im Knast sitzt? Ja, also ich bereue das natürlich, ganz klar. Problem ist eben, ich habe ein großes Anliegen. ich bekomme jetzt dieses Jahr in den nächsten Monaten eigentlich ein Baby mit meiner Frau zusammen. Aha, aha. Und habe keine Gelegenheit, bei der Geburt dabei sein zu können. Mhm. Man dreht mir eben halt immer wieder einen Strick. Erst hieß es, ich hätte offene Verfahren und jetzt heißt es, nee, Sie haben eine ausländerrechtliche Angelegenheit und die ist ungeklärt. Der Status bleibt erstmal so lange. Mhm. Also offiziell, ich sag dir mal eins, Moment, ja, jetzt ohne irgendwie dabei rassistisch oder sowas zu klingen, ich meine auch als Ausländer kann man ja Rassist sein. Wenn man das betrachtet, wie viele Deutsche von hier aus ausgeführt werden zu besonderen Anlässen, ja, mit Beamten noch dabei, ob es jetzt eine Geburt ist, Beerdigung oder diverse andere Marathonläufe, geht alles in Ordnung. Hm. Bei uns ist es eben halt nicht möglich, weil wir immer einen ungeklärten Ausländerstatus haben. Wenn die Ausländerbehörde nicht mitspielt, dann sitzen wir eben halt und müssen einfach hoffen, dass alles irgendwann geklärt wird, ne? Verstehe. Ja. Wann wird die Geburt erwartet? Jetzt im Mai. Im Mai. Also Ende April, Anfang Mai, ja. Und es sieht sehr so aus, meinst du, dass du nicht dabei sein darfst? Genau. Ja. Da hast du ganz schöne, heftige Dummheiten gemacht. Ja. Die du jetzt ausbadest. Korrekt. So, nimmst du dir jetzt, wo du da sitzt, und das ist ja bis 2012 noch eine ganze Zeit hin, hast du dir etwas vorgenommen? Ja, habe sogar schon damit begonnen. Ich habe jetzt alles angeschrieben, was man anschreiben kann, um halt eben vorzeitig rauszukommen, falls es eine Chance gibt. Und habe auch natürlich ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich meinen Führerschein mache. Natürlich ist da eine MPU dran geknüpft. Ich dann auf jeden Fall absolvieren möchte, hatte eigentlich auch schon, bevor ich mich hier selber gestellt habe, dementsprechend eine verkehrstechnische Therapie begonnen. Mhm. Und ja, die will ich auch natürlich weiter fortführen, wenn ich eine Gelegenheit habe, als ob, wenn ich von hier aus rauskomme, Urlauber bin, offene Vollzug oder halt nach der Entlassung. Ja. Je nachdem. Du sagst, du hast dich selber gestellt? Ja, korrekt. Wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte irgendwann die Ladung bekommen und sollte mich dann stellen. Und also viele Leute stellen sich eigentlich generell in einem offenen Vollzug, wo man dann auch nach einer bestimmten Zeit mal zur Familie kann oder arbeiten gehen kann. Mhm. Und ich sollte mich in einem geschlossenen Vollzug stellen. Das ist natürlich schon tragisch genug, dass man sich überhaupt in einen Knast begeben muss und dann auch noch einen geschlossenen. Ja, das habe ich einfach gemacht, habe einfach meine Frau gesagt, komm, wir fahren jetzt ist es vorbei, weil sonst wären wir auf der Flucht und das ist ja kein Leben. Aber du bist doch, damit das jetzt kein Missverständnis ist, beim letzten Mal bist du dann doch auch wieder erwischt worden, ne? Ja, korrekt, genau. Mhm. Und was bedeutet das dann, dass du dich dann gestellt hast? Du warst doch nur schon erwischt worden. Ja, ich habe mich ja hier in der JVA gestellt. Das heißt, ich wurde ja irgendwo erwischt bei der Polizei in der allgemeinen Verkehrskontrolle und die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage erhoben, Gericht hat eine Verurteilung gegeben und hieß zwar dann 6 Monate soll ich dann sitzen, aber dadurch, dass ich eben eine neue Straftat begangen habe, wurde meine alte Bewährung mit widerrufen. Und so sollte ich mich eben laut der Staatsanwaltschaft umgehend in einer JVA stellen, um die Freiheitsstrafe zu verbieten. Jetzt verstehe ich. Natürlich, sonst wärst du auf der Flucht gewesen und wär's noch schlimmer geworden alles. Ich war schon eigentlich auf der A4 Richtung nach Belgien. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da habe ich noch kurz einen Anwalt angerufen und gefragt, was soll man machen. Sagte, ja, wenn ich dir helfen soll, dann musst du auf jeden Fall dich stellen, ne, bevor du abhaust, sonst kann ich gar nichts mehr für dich machen. Mensch, Junge, das muss dir jetzt aber alles wirklich eine Lehre sein. Definitiv. Wenn du rauskommst, dass du absolut sauber bleibst. Weil du hast eine Junge, du hast eine Familie, du hast ein Kind, du hast eine Verantwortung zu tragen und bist Vorbild. Das Problem ist, ich bin hier geboren, ja, und ich bin jetzt ein bisschen nervös und rede ein bisschen leiser, aber sonst wirst du eigentlich gar keinen Unterschied merken, dass ich überhaupt Ausländer bin, auch der Name vielleicht noch. Aber ich darf hier nicht arbeiten. Ich habe seit knapp 8 Jahren, 9 Jahren Duldung, ja. Das heißt, ich muss alle 3 Monate zu der Ausländerbehörde und muss sie verlängern. Mhm. Woher kommt deine Familie? Was heißt meine Familie? Also? Na, deine Eltern, aus welchem Land kommen die? Ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei. Und du bist hier geboren, sagtest du gerade. Meine Frau kommt allerdings aus Marokko, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Verstehe. Also Ali, jetzt hoffen wir, dass dich niemand anspricht wegen dieses Gespräches hier. Ich wünsche deiner Frau. Ich meine Nummer nicht weiter. Ich wünsche deiner Frau und natürlich alles Gute für die Geburt. Danke, danke. Und hoffe, dass du dann ab nächstem Jahr, wenn du draußen bist, dass dann alles sauber läuft für dein ganzes Leben. Ja, das hoffe ich auch, definitiv. Ja, das kannst du entscheiden. Das musst du nicht hoffen, das kannst du entscheiden. Ja, ich meine, Schicksal steht schon alles geschrieben, heißt es ja, ne? Ja, aber ja, ich kann natürlich dazu meinen Beitrag leisten. Genau, ja. So meine ich es, genau. Ja, klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Ali, tschüss. Das ganze Team auch. Danke. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich hasse diesen Ort. Und ich frage euch, ob ihr einen bestimmten Ort habt, so in eurem Leben, mit dem ihr etwas sehr Trauriges, etwas Furchtbares, Schreckliches oder Schauderhaftes in Verbindung bringt. Und wenn ihr daran denkt, dass das schlechte Erinnerungen sind, das kann ein Zimmer sein, das kann eine Straße sein, das kann ein Waldstück sein oder ein Haus oder was auch immer. Wenn es einen Ort gibt, an den ihr euch nur mit sehr üblen Gedanken erinnert und mir davon erzählen wollt, dann meldet euch über die Mailadresse domian@wdr.de oder morgen gerne auch vor der Sendung schon unter unserer 0800 220 50 50. Und hier ist Simone und Simone ist 70. Hallo Simone. Hallo Domian. Hallo Simone. Ich weiß nicht, ob du dich an deine Sendung erinnern kannst. Domians Welt liegt mindestens, schätze mal, 10, 12 Jahre zurück. Irre lange. Das war 1996, glaube ich. Ja, ich habe unten am Video von dir liegen. Ich habe hin und wieder deine Sendung geguckt, aber das sind immer so traurige, trostlose Fälle. Da kann man ja depressiv bei werden. Ich bewundere dich. Dankeschön. Jetzt rufe ich eigentlich nur an. Ich bin eine junge Alte. Ich sehe mindestens 10 Jahre jünger aus. Ja. Selbstbewusst, emanzipiert. Und habe vor gut drei Jahren mit Telefon, nee, noch länger, 5 Jahren mit Gesprächen aufgehört, weil es die riesigen Agenturen mit der Fernsehwerbung gibt. Und da kann man als Einzelaktivisten gar nicht mitkommen. Ja. Und habe dann angefangen, 3 Jahre Sexberatung zu machen, weil es ja gibt ja viele Leute, die sexuell nicht auf dem neuesten Stand sind. Sexberatung? Ja, habe ich bei mir zu Hause gemacht. Ich hatte in Kassel auch eine Eigentumswohnung, genau wie jetzt in diesem Kurort, wo ich jetzt lebe, auch mein Eigentum. Und habe leider nur immer, es kamen eigentlich immer nur Männer. Ja, wie hast du denn auf dich aufmerksam gemacht? Wo? Ja, sexuelle Probleme in der Zeitung, vorher mit Telefonsex, dann habe ich mit sexuellen Problemen, Fragezeichen und meine Telefonnummer natürlich jede Woche 2 Zeitungen inseriert. Ja, und da hat es dann kräftig geklingelt? Ja, da kam eine ganze Menge, aber es waren meistens Herren, die eigentlich zum Urologen hätten gehen müssen, weil die Potenz, das klappte nicht mehr so ganz. Ne? Waren das denn dann ältere Herren, die bei dir angerufen haben? Es haben auch Junge angerufen, nee, unterschiedlich. Leider aber keine Frauen. Ich wollte damals noch einen Lehrgang irgendwie machen für Psychologie, ja, damit ich das seriös aufbauen konnte. Ja. Ja. Aber leider ging das nicht auf die Schnelle, da braucht man mehrere Jahre zu und da war ich wieder zu alt für, um das über Volkshochschule zu machen. Und das Problem war, wer beim zweiten Mal oder dritten Mal kam und noch nicht zu Hause zurechtgekommen ist, 30 Jahre verheiratet oder so und dann noch nie Französisch erlebt und wie soll man das der Ehefrau beibringen? Ich muss unterbrechen. Machst du das heute immer noch? Nein, ich habe aufgehört damals. Und zwar, weil die meisten dann erotische Massagen wollten, wo sexuell nicht mehr so klappte, da wollten sie Massagen. Das war nicht mein Ding. Hast du denen denn gesagt, wie alt du bist? Ah, die haben mich dann mal für jünger eingeschätzt. Also, was hast du gesagt, wie alt du bist? Was habe ich denn gesagt? Also, telefonmäßig habe ich immer früher 39 gesagt. 39? Ja, weil meine Stimme hört sich ja nicht so alt an. Simone ist 70 und 39? Nein, also, du könntest ja gut... Ja, heute würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Aber also, du kämst gut noch mit 39, 40 kämst du durch. Ja, weiß ich ja. Ja. Ich könnte auch heute noch für diese Agenturen arbeiten. Ja. Würden die mich ja auch nehmen. Da muss man höchstens 18, 20 oder Anfang 20 sein. Das Problem ist nur bei denen, die verdienen die Kohle und ich kriege so gut wie gar nichts und muss Stunde um Stunde am Telefon hocken. Ja. Wie lange liegt denn das jetzt zurück, dass du das gemacht hast? Also mit den Beratungen, das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Ich habe aufgehört. Noch nicht so lange. umgezogen, ja. Weil ich kriegte ja dann auch Rente, ja. Und geschieden, also habe ich auch weniger Rente bekommen. Ich habe auf Unterhalt früher bei meinem Mann verzichtet, also komme ich aber ganz gut über die Runden, weil ich einiges zurückgelegt habe von dem, was ich durch Talkshows... So, jetzt erzählst du mir mal, Simone, warum du angerufen hast. Ich rufe jetzt an, ich wollte ganz seriös jetzt hier weiß keiner, was ich gemacht habe. Mhm. Ich habe 2 Lehrgänge für Altenpflege gemacht in Kassel, Caritas und Rotes Kreuz, und wollte hier alte Leute betreuen. Und hier gibt's massenhaft alte Leute, Kranke, ja, und so. Ja. Aber ohne irgendwelche Empfehlungen, man kommt einfach so an nichts dran. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, dann angelst du dir einen älteren Herrn, der eventuell noch ein Jahr, der mal mit dem Auto spazieren gefahren werden will und so. Ja. Es hat auch bisher nicht geklappt, weil die hat immer noch Sex wollen. So Wolke 7 oder Wolke 9, ja, falls du den Film kennst. Jetzt weiß ich immer noch nicht, warum du mich anrufst. Ja, das hat also mit Altenbetreuung auch nicht geklappt. Jetzt überlege ich, auf die meine Freundin sagen, fang nicht mehr mit deinen alten Sachen an. Aber bevor ich gar nichts tue, ich bin eine jung gebliebene ältere Dame. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ist, okay, okay. Gott, ich möchte noch was machen. Ja, was willst du? Jetzt wollte ich Sexberatung für Senioren machen. So, das hat aber jetzt gedauert, ehe wir das raushatten. Mann, ja, das Simone. Richtig. Also Simone, du willst Sexberatung für Senioren machen. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Ja, das stand aber vor 2 Jahren schon in Happy Weekend. 3 Seiten von mir. Fotos von früher und Fotos von heute. 70-Jährige. Du glaubst ja gar nicht, wie viel Männer auf 70-Jährige attraktive Frauen fliegen. Was würde das denn bedeuten, wenn du Sexberatung für Senioren machen würdest? Lass mich fragen. Würdest du das so vis-à-vis machen oder auch am Telefon? Ich wollte es eigentlich vis-à-vis machen. Ich habe ja auch eine Eigentumswohnung. Ja, das habe ich auch schon verpasst. Das weiß ich jetzt schon. So, dann stellst du dir das vor, da kommt dann so ein dürften die auch zu zweit dann zu dir kommen, also ein Seniorenpaar? Ja, aber also, die kommen nicht zu zweit. Die kommen nicht zu zweit. Du meinst, der Kind... Emanzipiert sind da die Frauen auch nicht, nein. Da kommen dann nur die Männer, meinst du? Leider. Ich frage mich, wie ich das in etwas seriöseren Rahmen bringe. Gibt es sowas eigentlich, so eine seriöse Seniorenberatung für Sexsachen, gibt's das? Nein. Ich habe Happy Weekend, der lange Bericht, ich kenne den, der da immer die Berichte schreibt, der Frankie, der war hier, wir haben uns drüber unterhalten. Ne? Ja. Und dann war der Bericht mit meinen Fotos, dass ich seriös Sexberatung machen will, mit einer Telefonnummer, die hier nicht bekannt ist. Ich habe dort eine Zweige. Sag mal, kannst du das denn überhaupt? Ja, ich kann das. Ja? Ja, ich bin Psychologin. Scheiße, dass ich das nicht früher studiert habe. Ja. Ich möchte was Seriöses in der Richtung machen. Ja, also wie man das geschickt aufbaut, kann ich dir natürlich nicht sagen. Die Idee ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Und wenn du in einer Umgebung wohnst, wo es sehr viele alte Leute gibt, ist das natürlich eine tolle Sache. Dann musst du in seriösen Zeitungen auch auf dich aufmerksam machen. Aber wahrscheinlich hast du dann nach einer gewissen Zeit auch viele Verehrer. Ne? Die kommen dann zu dir und wollen nicht nur eine Beratung haben vielleicht. Das mag sein. So, die kann ich mir vom Hals halten, da habe ich keine Bedenken. Suchst du denn noch einen Mann? Ja, aber da müsste es Liebe sein. Da müsste ich mich wirklich ran verlieben. Und ich bin sehr kritisch nach 18 oder 20 Jahren Telefonsex. Da beurteilt man jeden Mann erstmal nach der sexuellen Seite. Aber die Sehnsucht nach einer neuen Liebe ist noch, oder ja, ist noch da? Ja, ist noch da, richtig. Mhm. Wie lange warst du nicht mehr verliebt? Warte mal. Oh, das ist lange. 8 Jahre. 8 Jahre. Na gut, das ist ja noch ganz okay. Sag mal, einer deiner Mitarbeiter kann mir nicht auch noch irgendwie einen Tipp geben, wie man das besser in seriösen Rahmen kriegen kann. Nein, Wirtschaftsberatung können wir hier nicht machen, Simone. Nein, das sollst du auch nicht. Ich finde die Idee absolut okay. Ja, ich finde die auch eigentlich gut. Und das können wir dir leider nicht, da können wir dir nicht weiterhelfen, leider nicht. Moment, ihr habt aber einen Psychologen dabei, ne? Ja, das können wir, wenn du ein psychologisches Gespräch führen möchtest, das kann ich ja gerne anbieten. Dann melden wir uns nochmal gleich. Das ist gut. Simone, alles Gute und toi, toi, toi. Ich danke dir. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Moritz Güldenring. Und morgen nochmal unser Thema. Das Thema heißt, ich hasse diesen Ort. Gibt es in eurem Leben einen Ort, in eurer Vergangenheit einen Ort, der mit vielen üblen Erinnerungen belegt ist und an den ihr euch gar nicht gerne erinnert und demzufolge ihr sagt, ich hasse diesen Ort. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unter unserer Nummer 0800 220 5050. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage bis morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dann. Tschüss.